Hallo, hallo, hallo, meine lieben Freunde, hier ist Reinhard Hirtler. Ich habe eine ganz tolle Nachricht für euch, eine Nachricht, die mich besonders freut, weil es etwas ist, das mir schon lange am Herzen brennt für die Menschen, die Deutsch sprechen, also meine Muttersprache. Wir haben ein neues Buch. Dieses neue Buch wird am 12. Dezember erscheinen. Und ich wollte schon die Vorankündigung machen, einfach weil mir brennt es so im Herzen. Das Buch heißt Bereicherung für jeden Tag und es ist ein Andachtsbuch. Warum brennt mir das so am Herzen? Ich lese seit circa 45 Jahren eigentlich täglich in einem Andachtsbuch. Ich habe verschiedene Andachtsbücher in meinem Leben gelesen und immer wieder auf die gleichen zurückgegriffen oder auch verschiedene andere verwendet. Aber in meinem Leben, in meinem Wandel mit Jesus, in meiner Beziehung zu Jesus, haben Andachtsbücher eine unwahrscheinlich wichtige Rolle gespielt. Die haben mein Leben mit Jesus so sehr geformt. Und wir haben auf Portugiesisch schon ein Andachtsbuch herausgebracht, schon vor, ich glaube, 7 Jahren in etwa. Und eigentlich wollte ich immer schon eins auch auf Deutsch herausbringen. Und jetzt ist es endlich soweit. Das deutsche Buch, welches am 12. Dezember erscheinen wird, das wird nicht die Übersetzung des Portugiesischen sein. Das ist ein ganz eigenes Buch, nur speziell für diejenigen, die Deutsch sprechen. Das gibt es in sonst keiner anderen Sprache. Ab 12. Dezember könnt ihr das erhalten. Werden wir den Link einfügen, da könnt ihr dann anklicken. Und bitte wichtig, das ist eine Vorankündigung. Das Buch wird erst am 12. Dezember verfügbar sein, weil es erst dann vom Drucker erscheinen wird. Ich freue mich so sehr, dass ähnlich ich dieses Andachtsbuch herausbringen könnte. Auch ein tolles Weihnachtsgeschenk, wenn ihr nicht wisst, was ihr anderen christlichen Freunden oder Familienmitgliedern zu Weihnachten schenken möchtet. Herzlichsten Dank, dass ihr dieses Video angehört habt. Danke auch, dass ihr immer so treu die Dinge hört, die wir euch so gerne zur Verfügung stellen in den sozialen Medien. Ich liebe es, den Menschen, die Deutsch sprechen, zu dienen. Ich finde das ein riesengroßes Vorrecht. Herzlichsten Dank, bis tschüss und ich hoffe, ihr genießt eine Bereicherung für jeden Tag, das neue Andachtsbuch. Tschüss und bis bald.